Kaltes Blut. Heimliche Rache in Garmisch. Ein Krimi zum Deutschlernen von Roland Dittrich. Copyright Cornelsen Verlag, Berlin 2011. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Personen: Kevin Strack, 17 Jahre, Schüler der 11. Klasse an einem Gymnasium in München. Hobbys: Snowboardfahren und Boxen. Sebastian Schreiber, 17 Jahre, Kurzform Basti, Schüler in der gleichen Klasse wie Kevin. Hobbys: Skifahren und Klavier. Julia Mooshammer, 17 Jahre, Mitschülerin von Sebastian und Kevin. Hobbys: Jazztanz und Skifahren. Stefanie Strack, 24 Jahre, Schwester von Kevin, Angestellte in einem Reisebüro in Garmisch. Markus Berg, 28 Jahre, Detektiv und freier Journalist. Und Dr. Elisabeth Aumann, 32 Jahre, Kurzform Lisa, Detektivin, gemeinsame Detektei Sirius in Köln. Orte der Handlung: München und Garmisch. Kapitel 1. In München liegt Schnee. Über allem liegt er wie ein weißer Mantel. Auf den Dächern, Straßen, Plätzen und auf den Bäumen. Die Menschen laufen durch den weichen Schnee und freuen sich. In der 11. Klasse im Ludwig-Thoma-Gymnasium warten die Schüler auf die letzte Stunde. Mathe. Julia, eine Schülerin, steht am Fenster und schaut hinaus. Es schneit! Leute, es schneit wieder! Ruft sie in die Klasse. Sie liebt den Schnee. Sebastian, ein anderer Schüler, kommt zu ihr. Toller Schnee, gut zum Skifahren. Kevin, ein dritter Schüler, ist sofort da. Hey, Julia, fahren wir zusammen in die Berge, in den Schnee, gleich am Samstag? Julia sagt nichts und geht zurück, an die Seite von Sebastian. Kevin kommt näher. Er ist der Größte von allen, und jeder weiß, er ist der Stärkste in der Klasse. Julia und Sebastian? Das versteht er nicht, und das gefällt ihm nicht. Basti, lass Julia in Ruhe, okay? Warum denn? Was soll denn das? Sebastian hat keine Angst. Noch einmal, Hände weg von ihr, Julia, komm her! In diesem Moment geht die Tür auf und die Lehrerin, Frau Konrad, kommt herein. Was ist denn das für ein Lärm? Hinsetzen und Ruhe bitte. Da sagt Kevin noch schnell zu Sebastian: Warte, nach der Schule sprechen wir uns noch. Dann beginnt der Unterricht. Aber Sebastian und Kevin sind mit ihren Gedanken weit weg. Kevin Strack weiß, was er will. Er fühlt, er ist stark, stärker als die anderen. Aber mit der Schule, da hat er Probleme. Zu Hause ist er oft allein. Sein Vater lebt nicht mehr, seine Mutter arbeitet oft bis spät abends. Und seine Schwester? Die ist in Garmisch in einem Reisebüro. Wie so oft muss er an seinen Vater denken, und das macht ihn traurig. Er sieht Sebastian an, und kalte Wut kommt in ihm hoch. Warum ich und nicht er? Kevin, Ihre Hausaufgaben bitte. Hallo! Die Lehrerin reißt ihn aus seinen Gedanken. Einige Schüler lachen. Vor Kevin sitzt Sebastian, ein ganz anderer Junge. Schlank, Brille, große Augen. Und hübsch, wie Julia findet. Er schaut hinaus. Der frische, weiße Schnee und bald Skifahren. Davon träumt er. Sebastian, kommen Sie bitte an die Tafel und schreiben Sie die Lösung auf. Sebastian, bitte! Die Lehrerin ist ungeduldig. Was ist denn heute los? Schlafen denn alle? War gestern eine Party? Julia steht auf. Frau Konrad, ich mache das. Und sie geht nach vorn und schreibt alles korrekt auf. Dann kommt sie zurück und mit den Augen sagt ihr Sebastian, danke, das war toll. Julia Mooshammer hat nur ein kleines Problem. Sie ist ein fröhliches, hübsches, sportliches Mädchen und alle Jungen aus der Klasse wollen sie als Freundin. Da ist Kevin, der will sie dauernd anbaggern. Er ist ein toller Junge, aber sie mag ihn nicht. Da ist noch Max, ein prima Freund, aber mehr ist da nicht. Aber Basti, den mag sie. Er ist ein super Typ und sehr lieb. In Gedanken ist sie mit ihm zusammen und da ist der Schulgong. Die Schule ist zu Ende. Beim Hinausgehen drückt Kevin plötzlich Sebastian an die Wand und sagt leise und böse zu ihm, »Du, ich kriege dich noch!« Kapitel 2. Im Detektivbüro Sirius in Köln sind Elisabeth Aumann und Markus Berg gleich mit ihrer Arbeit fertig. Die Sonne scheint zum Fenster herein und die beiden haben gute Laune. München, Garmisch, wie schön, denkt Markus und sieht dabei sehr zufrieden aus. So, heute ist unser letzter Tag. Und morgen geht's in unseren Winterurlaub. Endlich. Er räumt noch die letzten Papiere auf. Ja, ich freue mich auch, sagt Elisabeth zufrieden. Im Internet und auf dem Anrufbeantworter ist unsere Nachricht Urlaub vom 1. bis 15. Februar. Und jetzt ist Schluss. Morgen früh geht's nach München und dann in den Schnee. Und du, Lisa, fliegst wirklich nach London? Ja, das wird sehr schön. Alte Freunde treffen, ins Theater gehen, neue Ausstellungen besuchen. Und der Londoner Nebel? Sag mal, warum kommst du nicht mit nach Bayern? Fragt Markus. Ach, du weißt doch, Winter ist nicht meine liebste Jahreszeit. Und Skifahren kann ich auch nicht. Das kann man doch lernen. Markus ist Skifahrer und weiß Bescheid. Nein, das ist nichts für mich. Aber du bist doch auch in München, nicht nur auf der Piste? Fragt Elisabeth. Na klar, ich treffe meinen Freund Peter. Endlich sehen wir uns wieder. Ah, dieser Peter Bachmeier, der hat doch auch eine Detektei, nicht? Richtig, eine sehr große. Aber beruflich mache ich dort nichts. Wer weiß, vielleicht doch. Elisabeth kennt ihren Partner ziemlich gut. Dann verabschieden sie sich. Schönen Urlaub, Lisa. Wünsche ich dir auch und komm gesund zurück. Am nächsten Tag kommt Markus in München an und fährt direkt zu seinem Freund Peter Bachmeier. Willkommen in München. Willkommen bei uns. Peter und seine Frau begrüßen ihn herzlich. Da klingelt Peters Handy. Es ist etwas Wichtiges. Er entschuldigt sich und geht schnell in sein Arbeitszimmer. Kapitel 3. Eine Gruppe von 8 Schülerinnen und Schülern steht vor der Schule im Schnee. Gerade ist die Schule aus. Gehen wir am Samstag zum Skifahren oder nicht? Fragt Julia die Freunde. Morgen ist schon Freitag. Na klar, das haben wir doch seit 2 Wochen geplant, antwortet Sebastian. So, so. Und wie kommen wir hin nach Garmisch? Kevin kommt nach vorn. Für Max Brugger ist das klar. Wie letztes Mal, oder? Wir fahren wieder mit dem Kleinbus von deiner Schwester. Okay, ich kann mit dir reden. Morgen sage ich euch Bescheid. Kevin fühlt, er ist der Boss. Aber nur Skifahren? Das ist doch langweilig. Snowboarden ist stark. Super. Sonst nichts. Oder sind das hier alles Skifahrer? Angeber, sagt Sebastian leise. Dann lauter, du bist also der super Snowboarder. Was kannst du denn sonst noch? Sebastian stört, wie Kevin den Macho spielt. Willst du das wissen? Wirklich? Okay. Kevin stellt sich vor Sebastian auf. Na los, box mich. Warum soll ich? Basti, sei kein Feigling, komm schon. Da spielt Sebastian mit, geht auf Kevin zu und boxt ihn. In einer Sekunde liegt Sebastian unten im Schnee. Na siehst du? Boxen ist mein zweites Hobby. Julia ist sofort bei Sebastian. Ist dir was passiert? Steh auf, das ist doch nur ein Spiel. Sebastian sagt ein böses Wort zu Kevin, das niemand versteht, und will weggehen. Julia hält ihn fest. Halt, bleib da. Max gefällt das alles nicht. Kevin, lass den Schmarren. Schluss jetzt. Wir gehen Samstag zum Skifahren. Alle zusammen. Ist das klar? Alle stimmen zu. Dann gehen sie weg. Einer nach dem anderen. Nur Kevin, Julia und Sebastian bleiben zurück. Julia will Frieden. Hört mal, ihr beiden. Jetzt ist es genug, oder? Nein, sagt Kevin deutlich. Wir werden sehen, wer die Nummer eins ist. Auf der Piste. Wenn du meinst, mir ist das egal. Und Sebastian geht mit Julia zusammen weg. Kevin bleibt allein zurück. Bei Stefanie Strack in Garmisch klingelt das Telefon. Strack, hallo? Steffi, ich bin's, Kevin. Was gibt's Neues? Du, ich rufe an wegen dem Skiwochenende. Ja, war ja auch Zeit. Stefanie ist unzufrieden. Also, wie beim letzten Mal, du kommst am Samstag nach München mit dem Kleinbus und bringst uns dann nach Garmisch? Hast du unsere Zimmer in der Pension Edelweiß reserviert? Ja, aber Kevin, nächstes Mal müssen wir früher darüber reden. So geht das nicht mehr. Ist klar, aber ich habe gerade Stress. Den hast du doch immer. Wieder mit der Schule? Stefanie kennt ihren Bruder. Das auch. Aber dieser Sebastian nervt mich. Und da ist noch Max, dieser Max Brugger. Der schon wieder? Ja. Wenn es Probleme gibt, dann sagt er oft, Kevin, du bist ja auch nicht von hier. Was? Dann macht er weiter, du bist und bleibst a Preis aus Hamm. Und dann lacht er. Kevin, das ist doch egal. Bleib cool. Okay, ich probier's. Jetzt aber, wie viele kommen mit? 8. Dieser Sebastian ist leider auch dabei. Kevin, lass ihn doch in Ruhe. Das kann ich nicht. Du weißt schon, warum. Am liebsten möchte ich ihn. Halt! So nicht! Kevin, ich verstehe, das tut weh, okay? Aber es ist vorbei. Verstehst du? Es ist vorbei. Für mich nicht. Kevin, mach keinen Fehler. Kapitel 4. Darf ich vorstellen? Das ist mein Freund und Kollege Markus Berg, ein Top-Detektiv aus Köln. Bitte nicht. Markus Berg mag die großen Worte von Peter Bachmeier nicht. Dieser hat Freunde zum Abendessen eingeladen. Die Gäste, Frau und Herr Schreiber, sind sofort sehr interessiert. Sie sind also auch Detektiv? Wie Peter? Ja, und ein sehr guter, sagt Peter Bachmeier. Das war sogar in der Zeitung. Meine Kollegin und ich haben zusammen die Detektei Sirius in Köln, erklärt Markus. Und es gibt da schwere und leichte Fälle. Zurzeit läuft es gut, aber man muss auch manchmal Glück haben. Die Schreibers, die Bachmeiers und Markus Berg freuen sich über das gute Abendessen und hören dabei interessante und auch lustige Geschichten. Markus ist zufrieden. Endlich habe ich Urlaub. Ich bin jetzt privat hier. Das sagen sie alle, sagt Dr. Schreiber. Plötzlich gibt es ein Problem und dann bin ich als Arzt sofort zur Stelle. Aber hier gibt es doch keine Probleme, oder? Doch, Herr Berg, es gibt ein Problem, ein sehr großes, beginnt Frau Schreiber sofort. Das gehört doch nicht hierher, sagt ihr Mann. Doch, korrigiert ihn Bachmeier. Erzählen Sie. Also, Unser Sohn Sebastian hat ein Problem. Ein Schüler in seiner Klasse mobbt ihn. Und sie erzählt weiter. Dieser Kevin Strack macht unserem Sohn das Leben schwer, ärgert ihn und bedroht ihn immer wieder. Und warum? Fragt Markus. Das wissen wir auch nicht. Vielleicht wegen Julia. Sie ist lieber mit Basti zusammen als mit Kevin. Frau Schreiber ist gut informiert. Das glaube ich nicht, sagt ihr Mann. Da ist noch etwas anderes. Letztes Jahr war diese Szene bei mir im Krankenhaus. Ein Streit mit Kevin. Aber das bedeutet nichts. Das weiß man nie, denkt Markus. Die beiden fahren auch noch zusammen nach Garmisch zum Skifahren. Jetzt am Wochenende. Frau Schreiber ist sehr aufgeregt. Und was ist daran so schlimm? Fragt Bachmeier. Da kann doch ganz leicht was passieren. Ich habe kein gutes Gefühl. Plötzlich schweigen alle und sehen sich an. Da hat Bachmeier eine Idee. Markus, hör mal, du fährst doch auch nach Garmisch und willst dort Skifahren. Kannst du nicht vielleicht... Aber er sieht sofort, das gefällt Markus nicht. Entschuldigung, ich weiß, du hast Urlaub. Markus denkt kurz nach. Dann sagt er, naja, das macht nichts. Ich kann ja mal schauen. Das stört mich doch nicht beim Skifahren. Danke. Frau Schreiber nimmt seine Hände. Wir danken Ihnen sehr. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Ich brauche aber noch einige Informationen. Zum Beispiel, wo die Freunde wohnen und außerdem, wie sehen sie aus? Ich kenne sie doch nicht. Frau Schreiber sucht in ihrer Handtasche. Da, ich habe ein Foto, ein Gruppenfoto. Sehen Sie, das ist Sebastian, das ist Julia und rechts ist dieser Kevin. Das Foto ist vom letzten Jahr. Da war noch alles gut.